Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1 von Friedrich von Schiller und Christian Gottfried Körner, 1784-1785, Juni 1784. Zu einer Zeit, da die Kunst sich immer mehr zur feilen Sklavin reicher und mächtiger Wollüstlinge herabwürdigt, tut es wohl, wenn ein großer Mann auftritt und zeigt, was der Mensch auch jetzt noch vermag. Der bessere Teil der Menschheit, den seines Zeitalters ekelte, der im Gewühl ausgearteter Geschöpfe nach Größe schmachtete, löscht seinen Durst, fühlt in sich einen Schwung, der ihn über seine Zeitgenossen erhebt und Stärkung auf der mühevollsten Laufbahn nach einem würdigen Ziele. Dann möchte er gern seinem Wohltäter die Hand drücken, ihn in seinen Augen die Tränen der Freude und der Begeisterung sehen lassen, dass er auch ihn stärkte, wenn ihn etwa der Zweifel müde machte, ob seine Zeitgenossen wert wären, dass er für sie arbeitete. Dies ist die Veranlassung, dass ich mich mit drei Personen, die insgesamt wert sind, ihre Werke zu lesen, vereinigte, ihnen zu danken und zu huldigen. Zur Probe, ob ich sie verstanden habe, habe ich ein Lied von ihnen zu komponieren versucht. Außer der Art, die ich gewählt habe, gab es noch zwei, jede Strophe anders oder wenigstens drei Melodien für die erste und dritte, für die zweite und vierte und für die letzte. Aber beides schien mir dem Charakter eines für sich bestehenden Liedes weniger angemessen. Abänderungen in Rücksicht auf Tempo, Takt, Stärke und Schwäche bleiben natürlicherweise bei jeder Strophe notwendig und die angegebenen sind bloß die unentbehrlichsten. Wenn ich, obwohl in einem andern Fache als das ihrige ist, werde gezeigt haben, dass auch ich zum Salze der Erde gehöre, dann sollen sie meinen Namen wissen. Jetzt kann es zu nichts helfen.